Kapitel 9. Alles auf Gott als das letzte Ziel beziehen. Erstens. Gott ist Ziel und Quelle aller geschaffenen Dinge. Der Herr. Mein Sohn, ich muss dein höchstes und letztes Ziel sein, wenn du wahrhaft glücklich sein willst. Diese Absicht läutert deine Triebe, die sich so oft in sündhafter Weise dir selbst und den Geschöpfen zuwenden. Wenn du dich selbst in irgendeinem Dinge suchst, versagst und verdorst du. Beziehe in erster Linie alles auf mich. Ich bin der Geber aller Gaben. Betrachte das höchste Gut als den Urquell aller Einzelwesen und leite deshalb alles zu mir als seinem Ursprunge zurück. Zweitens. Der Mensch, der diese Ordnung stört, wird freudlos, eng und gehemmt. Aus mir schöpft klein und groß, arm und reich, wie aus einer lebendigen Quelle, lebensspendendes Wasser. Vergleiche Johannes 4,10. Wer mir willig und gerne dient, empfängt Gnade um Gnade. Wer aber seinen Ruhm außer mir sucht oder in irgendeinem Eigengut sich erfreuen möchte, steht nicht auf dem Boden der wahren Freude. Er fühlt die Enge seines Herzens und sieht sich in vielfacher Weise behindert und gehemmt. Du darfst dir aber nichts Gutes zuschreiben, noch irgendeinem Menschen Tugend beimessen, sondern gib alles Gott, ohne den der Mensch nichts hat. Drittens. Wer diese Weltordnung anerkennt, wird frei von jeglicher Enge und Eigenliebe. Ich habe alles gegeben, ich will auch alles zurückhaben. Ich fordere mit aller Strenge den Dank. Dies ist die Wahrheit. Sie treibt die eitle Ehrsucht in die Flucht. Wo die Gnade des Himmels und die wahre Liebe Einkehr halten, da wohnen weder der Neid noch die Engherzigkeit. Auch die Eigenliebe wird dort keinen Platz behaupten. Die Gottesliebe besiegt alles. Sie beschwingt alle Kräfte der Seele. Wenn du klug bist, wirst du dich in mir allein erfreuen und auf mich allein hoffen. Niemand ist gut als Gott allein. Lukas 18,19. Er verdient über alles und in allem Lob und Preis.